Kundgabe 5847. Empfangen durch Bertha Duda am 7.01.1954. Glaube an Jesus Christus. Leiden Christi. Die Leiden Christi so ermessen zu können, wie Jesus sie empfunden hat, ist keinem Menschen auf der Erde möglich, weil unsägliche geistige Qualen die körperlichen Schmerzen begleiteten, für die der Mensch kein Verständnis hat, solange er selbst noch nicht vergeistigt ist. Darum wird auch kein Mensch sagen können, gleiche Qualen ausgestanden zu haben wie Jesus, weil die körperlichen Schmerzen noch um vieles übertroffen wurden von jenen Seelenqualen, weil Jesus die Sündenlast der ganzen Menschheit trug und er inmitten des Kampfes der bösen Mächte stand, gegen die er selbst sich gestellt hatte. Seine Lichtseele erschauderte vor dieser Finsternis, und es wurde noch viel mehr seine Seele gepeinigt als sein Körper. Und diese entsetzlichen Leiden sind für euch Menschen nicht vorstellbar, wenngleich ihr darum wisset, und die Größe seines Erlösungswerkes werdet ihr erst im geistigen Reich erkennen, wenn eure Seele im Licht steht und ihr das unfassbare Werk der Barmherzigkeit gezeigt wird. Solange ihr auf Erden weilt, sollet ihr nur glauben an ihn. Ihr sollet euch die Liebe des Menschen Jesus vorstellen, der einen überaus schmerzvollen Tod auf sich nahm, nur um den Mitmenschen zu helfen in ihrer geistigen Not. Ihr sollet euch vorstellen, dass er unschuldig gelitten hat, dass er selbst das reinste und liebevollste Wesen war auf Erden und dass er durch seine übergroße Liebe auch Kraft und machtvoll war und doch seiner Kraft sich begab, um zu leiden für euch. Ihr sollet, ob ihr die Tiefe seiner Leiden nachempfinden könnet oder nicht, euch ihm bewusst zur Seite stellen. Ihr sollet nicht fernbleiben, denn durch seinen Kreuzestod ruft er euch zu sich. Er will nur, dass ihr ihn anerkennet als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, dass ihr glaubet an seine Mission, dass ihr glaubet, dass Gott selbst in dem Menschen Jesus war und dass sein Leiden und Sterben am Kreuz nur darum zugelassen war von Gott, damit die Menschheit erlöst wurde vom Tode, dass die Sühne Gott dargebracht wurde für ein Vergehen, das nicht ungesühnt bleiben konnte, laut göttlicher Gerechtigkeit, und dass die Menschen selbst niemals hätten entsühnen können. Ihr Menschen sollt es glauben, dass die Mission des Menschen Jesus darin bestand, Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit in Einklang zu bringen und so wieder die Ordnung herzustellen, die durch die einstige Sünde der Auflehnung gegen Gott umgestoßen worden war. Ihr solltet es nur glauben, dass jeder Mensch der Erlösung durch Jesus Christus bedarf, dass der Kreuzestod Jesu nicht nur eine geschichtliche Begebenheit war, sondern eine geistige Ursache hatte. Ihr sollet glauben, dass die Liebe zur Erde niederstieg, um euch Menschen zu erlösen. Und ihr sollet glauben, dass der Mensch Jesus so voller Liebe war zu Gott und zu seinen Mitmenschen, dass sich also die ewige Liebe selbst in ihm manifestieren konnte und so nur alle Wunder und die Weisheit Jesu zu erklären sind. Ihr sollet nur glauben, dass der Kreuzestod Jesu mehr war als nur eine geschichtliche Begebenheit. Und nun selbst die Konsequenzen ziehen, das heißt, euch selbst unter das Kreuz Christi stellen und wissen, dass auch ihr zu jenen gehört, für die Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Ihr sollet ihn anerkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Und euer Glaube wird euch dann auch die Erlösung eurer Seele eintragen, denn sie wird sich lösen von der Gegenmacht. Sie wird es spüren, dass der Heiland Jesus Christus sich ihrer annimmt, denn sie wird ihn lieben lernen und nur ihm zum Wohlgefallen leben wollen. Sie wird die Sünde meiden und Gutes tun. Sie wird sich dem schenken, der ihr die Freiheit gebracht hat. Und sie wird seinen Namen bekennen vor aller Welt. Amen.